Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Steigende Umsätze mit Musikdownloads zeigen, Geschäftsmodelle im Netz funktionieren. Die Umsätze der Musikindustrie mit Musikdownloads aus dem Netz steigen stark, während die von Branchenvertretern oft postulierten Umsatzeinbrüche ausbleiben. Die Piratenpartei sieht sich damit in ihrer Forderung nach neuen Geschäftsmodellen für die digitale Welt bestätigt und fordert, die Kriminalisierung der Kunden zu beenden. Dies betrifft sowohl die Forderung nach Warnhinweismodellen wie dem französischen Hadopi als auch das Ende des Abmahnverfahrens. Die aktuellen Wachstumszahlen zeigen, dass moderne digitale Geschäftsmodelle von den Konsumenten angenommen werden. Dies gilt es auch in anderen Branchen wie zum Beispiel der Filmindustrie auszubauen, die besonders lautstark die restriktive Verfolgung von File-Sharing fordern, kommentiert Bruno Kramm, Beauftragter für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland. Laut Media Control stiegen die Verkäufe der Musikbranche in der Sparte der digitalen Einzeltitel im ersten Halbjahr um ganze 32%. Bei den gekauften Digitalalben sogar um 35%. Ebenfalls lassen die ersten Prognosen der gerade erst etablierten Streamingdienste ein Plus erwarten und bestätigen damit die Ansicht der Piraten, dass die rückläufigen Verkaufszahlen in der Unterhaltungsbranche der vergangenen Jahre in den mangelhaften und oft nicht vorhandenen Angeboten begründet liegen. Dass alte Angebotsmodelle immer weniger akzeptiert werden, zeigt auch der weitere Rückgang der Umsätze von Musik-CDs um mehr als 5% im Vergleich zum Vorjahr. Wenn der Bundesverband der Musikindustrie weiterhin restriktive Warnhinweismodelle fordert und das File-Sharing dämonisiert, zeigt das sowohl die grenzenlose Gier als auch das mangelhafte Verständnis von Bürgerrechten und Privatsphäre in der Informationsgesellschaft, kritisiert Kramm. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Presseabteilung der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.